Deutschlandfunk. Corso. Die gewohnte Reihenfolge, die ist ja so. Erst da läuft ein Film im Kino an und dann wird er auf DVD und als Video on Demand veröffentlicht. Bei The Neon Demon und Sworn Virgin, also zwei der drei Filme, die wir Hartwig Tegler Ihnen gleich vorstellen wird, sieht es auch ganz danach aus, als verliefe alles nach diesem Muster. Aber bei The Lobster verhielt es sich genau umgekehrt. Und das, obwohl diese absurd-komische Gesellschaftsstudie 2015 in Cannes den Preis der Jury erhielt. Was ja eigentlich doch ein Türöffner ist, um auch in europäischen Kinos gezeigt zu werden. Tja, das Kinoverleihgeschäft, das ist nicht immer ganz einfach zu durchblicken. Lobster heißt auf Deutsch übrigens Hummer. Und es könnte wirklich sein, dass man als Hummer endet in diesem Film The Lobster. Haben Sie Kinder? Einchecken in ein Hotel der etwas anderen Art im Film The Lobster. Wer hier nach 40 Tagen noch ohne Partner ist, wird in ein Tier verwandelt. Und der Hund? Mein Bruder, er war vor 2 Jahren hier, hat es aber nicht geschafft. David, gespielt von Colin Farrell, will dem Schicksal seines Bruders entgehen und erobert mit Liebesgesäusel eine Frau. Allerdings hat die genauso getrickst wie David, um der Verwandlung zu entgehen. Schlechte Aussichten für eine Ehe, auf Dauer jedenfalls. Erzählte Yorgos Lanthimos in seinem Filmdebüt Dogtooth von 2009 von einer Familie durchzogen von Inzest und Machtspielen, weitet der griechische Regisseur in The Lobster diesen Blick aus auf die gesamte Gesellschaft. Utopien haben für Lanthimos ausgespielt, das Individuum zählt nichts mehr. Es wird bestimmt durch anonyme Mächte. David flieht aus der Hotelkaserne. Er rannte los, ohne zu wissen, wohin. Aber er lief zu uns. Trifft in den Wäldern auf eine Gruppe von Dissidenten. Diese sogenannten Einzelgänger praktizieren aber das Gleiche wie die Hoteldiktatoren, denen er entfloh. Allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen. Im Hotel mussten alle Paare bilden. Im Wald hat man Single zu bleiben. Bei Androhung drakonischer Strafen. Was ist der rote Kuss? Wir haben seine Lippen mit einer Rasierklinge aufgeschnitten. Und die einer anderen Einzelgängerin auch. Und sie dann gezwungen, sich zu küssen. The Lobster, wunderbar gespielt von Colin Farrell, Rachel Weisz, Lea Seydoux oder Ben Whishaw, ist ein ungewöhnlicher, überraschender Film voller Schichten, die es zu entdecken gilt. The Lobster von Yorgos Lanthimos. Im Kino und auch schon auf DVD bzw. als Video on Demand erhältlich. Herausragend. Das ist Jessie. Schon Erfahrungen auf dem Laufsteg? Nicht so richtig. Dann zeig uns mal deinen Walk, Liebes. Nicht originell die Geschichte von The Neon Demon, keine Frage. Aber die Ausführung dieser Story über eine 16-jährige Unschuldige, die in L.A. Modelkarriere machen will, sie sprengt die Leinwand. Die Art, wie Nicholas Winding Refn seine Geschichte in kaltem Licht, in der Atmosphäre kalter Obsessionen, basierend auf eiskaltem Geschäftssinn präsentiert, das ist grandios. Es geht zunächst um die glatte Oberfläche, die Künstlichkeit der Modelwelt, die Nicholas Winding Refn penetrant quasi zitiert. Du hast dich operieren lassen? Schönheits-OPs sind nur gute Körperpflege. Ein Horrormärchen über die Schönheit ist The Neon Demon, sagt sein Macher. Let me do this idea to do a horror movie about beauty. Horrormärchen über die Schönheit. Nicholas Winding Refn zeigt durchaus plakativ, wie in den kalten Industriebildern über Körper, die Kunst wie Schönheit vorgaukeln und zum Begehren einladen, Bilder, in denen aber die Natürlichkeit der Körper gänzlich verloren gegangen ist. Entkörperlichte Welt, die alles tut, die Vergänglichkeit zu verdrängen. Nicholas Winding Refn, der auch in seinen vorherigen Filmen wie Drive oder Only God Forgives nicht gerade zart mit uns Kinogängern umging, holt die natürlichen Körper nun zurück, und zwar in einer Explosion von Gewalt. Wenn Jessie... Du hast diesen Blick, diese verschreckten Rehaugen. Die junge Naive aus der Provinz... Das ist genau das, was sie wollen. Wenn Jessie in einen sprichwörtlich mörderischen Konkurrenzkampf gerät. Blut spritzt, dient als Getränk oder als Make-up. Ein Auge wird ausgerissen, gegessen, erbrochen und wieder gegessen. Es gibt eine Nekrophilie-Szene, in der paradoxerweise der welke tote Frauenkörper Kontrapunkt scheint zur künstlichen Biomaschine der Models, immer noch Körper genannt. Doch The Neon Demon ist, auch wenn das hier so klingen mag, kein Thesen, sondern im Kern ein Erfahrungsfilm. Radikal, verstörend, kaum anzusehen. Mit diesem Film tritt der dänische Regisseur an die Seite von Luis Buñuel, David Lynch, Alejandro Jodorowsky oder Lars von Trier. The Neon Demon von Nicholas Winding Refn, herausragend. Man trinkt nicht vor einem Mann, erklärt die Mutter im Film Sworn Virgin. Man raucht nicht als Frau, man rührt kein Gewehr an, man spricht nicht vor einem Mann und so weiter. Doch Hannah, gespielt von Alba Rohrwacher, wird genau das Gegenteil tun. Sie wird zu Mark werden, einer eingeschworenen Jungfrau. So bezeichnet die Gemeinschaft da in den albanischen Bergen die Frauen, die nicht in der traditionellen Frauenrolle leben wollen. Sworn Virgin, der Film der italienischen Regisseurin Laura Bispuri, erzählt von Hannas Flucht aus den Bergen zur Cousine nach Mailand und der dann folgenden quälenden, ambivalenten, aber sehr spannenden Suche einer Frau nach ihrer Rolle im Leben als Frau. Sworn Virgin ist ein Film, der in seiner Erzählung immer wieder hakt. Doch Alicia Rohrwachers Darstellung ist so betörend, so berührend, dass bestimmte Unbeholfenheiten des Films am Ende nicht ins Gewicht fallen. Sworn Virgin von Laura Bispuri, empfehlenswert.